Schönen guten Tag, mein Name ist Dr. Köklü Kaya. Ich bin der Diensthabende der dieser Station tätig und würde gerne mit Ihnen das Patientengespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Ja, vielen Dank. Kurz zum Ablauf, ich werde Ihnen jetzt ein paar allgemeine Fragen stellen. Dann können wir zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen haben, melden Sie sich bei mir, okay? Ja, gerne. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Friedrich Meier. Sich mit CH Friedrich und Maya mit A oder E? Mit EI. EI. Okay. Herr Maya, wie alt sind Sie und wann sind Sie genau geboren? Ich bin 66 Jahre alt und bin am 15. Februar 1967 geboren. 67 geboren. Okay. Wie groß und wie schwer sind Sie, Herr Meier? Ich bin 1,74 Meter groß und 78 Kilo. 75 Kilogramm. Okay, Herr Meier, vielen Dank für die Informationen. Was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun? Ich habe bemerkt, dass ich in den letzten Tagen und Wochen schlecht Luft bekomme. Vor allem, wenn ich so Treppen steige, habe ich den Eindruck, ich kriege keine Luft. Mir drückt es die Brust ab. Und ich habe auch ungefähr 20 Kilo an Gewicht verloren in den letzten 4 Monaten. Innerhalb 4 Monaten. Okay. Haben Sie Husten bemerkt oder? Nee, Husten habe ich nicht, nein. Okay. Husten nicht. Besonders vor seit ein paar Monaten diese Beschwerden aufgetreten. Und Sie haben gesagt, dass die Beschwerden im Laufe der Zeit verschlechtert hatten. Und gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Haben Sie diese ich glaube, Atemnot haben Sie bemerkt am Anfang? Nee. Nee, gar nicht. Nur ich habe gemerkt, je mehr ich Treppen steige oder laufe, Okay. desto mehr wird die Luftnot. Okay, ich glaube. Okay, ich verstehe. Okay. Haben Sie auf dem Bein eine Schwellung bemerkt, geschwollene Beine bemerkt? Nee, geschwollene Beine habe ich nicht. Okay. Haben Sie Probleme beim Flachliegen? Ich meine, brauchen Sie mehr als ein Kissen zum Schlafen? Zwei oder drei Kissen beim Liegen zum Schlafen? Haben Sie Schlafprobleme zum Beispiel? Nee, also beim Schlafen habe ich diese Probleme nicht und flach liegen kann ich auch. Okay, wenn diese Atemnotattacke kommt, haben Sie das Gefühl, als ob jemand auf Ihrer Brust sitzen würde oder ein Enge-Gefühl oder Beklemmung? Haben Sie solche Beschwerden bemerkt? Also so enge Gefühl nicht, aber ich kriege einfach keine Luft. Also wenn ich Treppen steige, dann fehlt mir einfach die Luft. Es ist so, als wenn plötzlich keine Luft mehr da ist. Okay. Und Sie haben gesagt, Sie haben innerhalb 4 Monaten ungefähr circa 20 Kilo abgenommen. Ja. Haben Sie Übelkeit, Erbrechen oder etwas so? Nochmal bitte. Haben Sie Übelkeit oder mussten Sie sich als sonst mehr als übergeben? Nee, Übelkeit oder Erbrechen habe ich nicht gehabt, nein. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben keine Husten. Und haben Sie Fieber gemessen in letzter Fieber Zeit? gemessen habe ich nicht, aber ich glaube, ich habe auch kein Fieber gehabt. Es war mir nie so heiß gewesen. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben keine Probleme beim Schlafen. Aber in der Schlaftunnel zum Beispiel, mussten Sie Unterhemde wechseln? Haben Sie Nachtschweiß oder etwas so? Sie meinen in der Nacht, ob ich da Ja, viel in der geschwitzt Nacht, habe? in der in Schlaf. Ja, also in den letzten Wochen schon öfter, ja. Okay. Okay. Haben Sie in Ihrer Familie eine Krebserkrankung bekannt vorher? Nee, also in meiner Familie gab es bisher keinen Krebsfall. Okay. Sind Sie gesund? Ich Wie glaube, meinen Sie Sie das? leben, ja, meine Eltern, Sie sind 66 Jahre alt und leben Sie schon? Ob meine Eltern noch leben? Okay. Nee, die leben schon lange nicht mehr. Okay. Es tut mir leid. Okay, Sie haben diese gesagt. Und haben Sie eine bestimmte Spannungsgefühl oder Schmerzen in der Wade bemerkt? Nee, habe ich nicht. Okay. Was fühlen Sie in letzter Zeit? Erschöpft, müde und gibt es eine Probleme beim täglichen Erledigungen zu machen? Fühlen Sie sich allgemein, wie fühlen Sie sich? Also in den letzten Wochen bin ich nicht mehr so leistungsfähig. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr dynamischer Mensch und ich war ziemlich aktiv, aber es fällt mir alles sehr schwer und Okay. am liebsten möchte ich einfach irgendwo liegen oder sitzen bleiben. Okay, ich verstehe Sie. Okay. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Masselassen? Ich meine, beim Stuhl haben Sie ein Blut oder etwas Ungewöhnliches wie einen Teerstuhl bemerkt? Nee, also Stuhlgangsproblem habe ich nicht und Auffälligkeiten sind mir auch nicht aufgefallen. Okay, auch mit auch Wasserlassen, ja? Auch beim Wasserlassen keine Probleme. Okay, das freut mich. Husten habe ich gefragt. Als sonst möchten Sie etwas hinzufügen über Ihre Beschwerden, etwas Begleitsymptome? Ich möchte etwas kurz zusammenfassen. Seit mehr als 2 Monaten haben fühlen Sie sich müde, erschöpft und Abgeschlagenheit. Und Sie haben innerhalb 4 Monaten 20 Kilo abgenommen. Und Husten habe Sie nicht. Und Sie haben keine Probleme beim Schlafen, um 2 Kissen zu benutzen oder etwas Ähnliches. Aber Sie haben keine Brustschmerzen, keine Husten. Sie klagen über Nachtschweiß. Und ich glaube, das ist alles. Ja? Möchten Sie etwas hinzufügen? Nee, das ist erstmal alles, das ist richtig. Okay. Ich würde nach Ihrer Vorgeschichte fragen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck oder so? Bluthochdruck habe ich nicht und Zucker habe ich auch nicht, aber mein Arzt hatte vor Jahren mal gesagt, ich hätte sowas wie COPD oder was es Oh, ist. okay, ich verstehe jetzt, COPD. Nehmen Sie eine bestimmte Medikamente dagegen, wie Spray oder Tablette? Also ich habe so ein Spray, wenn es mal ganz eng wird mit der Luft, soll Okay. ich das dann einmal einnehmen? Salbutamol ist das, glaube ich. Salbutamol. Und das nehme ich dann bei Bedarf. Okay, bei Bedarf. Aber als Dauermedikation nehmen Sie keine Medikamente dagegen, diese COPD, ja? Nee, also ich habe es bisher nie gebraucht. Okay, ich verstehe. Dann, gibt es noch etwas außer COPD, eine bestimmte Erkrankung? Nee, ist mir nicht bekannt. Okay. Okay, sind Sie schon mal operiert worden, Herr Mayer? Nee, bisher bin ich nicht operiert worden. Sehr gut, das freut mich. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Weil es ist so möglich, um diese Lungenkrankheiten, Menschen hat eine allergisch auf Bühne oder etwas. Haben Sie diese Allergien? Nee, Allergien sind mir auch nicht bekannt. Okay, sehr gut. Rauchen Sie, Herr Mayer? Ja, leider. Okay, wie viel Zigarette pro Tag? Also so ungefähr eine Packung am Tag. Oh, das ist aber sehr viel mit dieser Lungenentzündung zum Beispiel. Mit COPD ist es ein bisschen schwierig so auszuhalten, weil ich empfehle Ihnen einen Beratungsgespräch, um diese Zigarettenrauchen aufzuhören. Und wenn Sie möchtest, könnte ich Ihnen diese empfehlen. Ja, können wir später machen. Okay, Ich möchte vielen jetzt Dank. erstmal wissen, was mit der Luftnot ist, ja. Ja, seit wie lange rauchen Sie 20 Zigarette pro Tag? Also schon mein ganzes Leben, das dürften vielleicht so 40 Jahre sein. Oh, okay, das ist aber sehr okay. Sie haben gesagt, Sie haben keine Husten bemerkt, aber haben Sie Auswurf bemerkt mit blutig oder gelblich Auswurf? Ich meine, mussten Sie sich als sonst mehr diese Schleim produzieren, haben Sie diese bemerkt mit Ihrem Körper? Nee, also so Schleimproduktion oder ja, als Raucher hustet man morgens, Ja. aber so den Tag über habe ich nicht, nein. Okay, ich verstehe Sie. Trinken Sie Alkohol, Herr Meier? Nee, mit Alkohol habe ich es nicht so. Okay, das würde ich. Ja, ich glaube, Sie haben keinen Kontakt mit Drogen, ja? Nein, nein. Okay, das ist sehr gut. Sie haben gesagt, beide Familienmitglieder schon verstorben sind. Das tut mir leid. Könnte Sie mir sagen, woran verstorben Ihre Familienmitglieder, Vater und Mutter? Also, mein Vater hatte, glaube ich, irgendwie eine Hirnblutung gehabt. Oh. Und meine Mutter war einfach spontan verstorben. Ob das jetzt Okay. ein Herzinfarkt war, ich weiß es nicht. Aber ich weiß es, die haben nicht gesagt. Okay, weil aber da keine Krebserkrankungen bei Ihrer Familie bekannt ist, da bis jetzt. Nein, nein, Krebs ist bisher nicht bekannt, Okay, nein. das freut mich. Was machen Sie beruflich, Herr Mayer? Ich Ich glaube, bin Sie sind Rentner jetzt. Rentner. Okay, Ich bitte. bin Rentner, ja. Rentner. Davor, als was arbeiten Sie? Gearbeitet? Ich war LKW-Fahrer. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, richtig, Oh, ja. sehr gut. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Söhne und eine Tochter. Okay, ich hoffe, sind Sie gesund? Die sind gesund, ja. Okay, sehr gut. Und ich glaube, Sie wohnen mit Ihrer Frau, ja? Ja, ich bin mit meiner Frau zusammen, ja. Okay, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt und ja, ich möchte über meine Pläne etwas kurz Sie über meine Pläne berichten. Jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen, Ja. dann von Ihnen Blut abnehmen, anschließend werde ich Sie eine Röntgen, Bruströntgen aufmelden, bei Bruströntgen anmelden. Und dann gegebenenfalls, wenn wir einen EKG schreiben, um diese Herzrhythmus zu bestimmen und beurteilen, dann einen Computertomographie, wie im medizinischen Bereich sagen, planen und mit alle Ergebnisse, wenn es alle fertig ist, können wir nach dem dieses Ergebnissen sprechen. Haben Sie Ja. Fragen für mich? Nee, nee, bisher, ja, ist okay. Das heißt, ich muss hier bleiben. Ja. Ein paar Stunden, Sie sind hier bleiben. Okay. Okay, danke schön. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Mein Name ist Köpika. Ich bin hier in der Station neuen Assistenzarzt tätig und würde gerne einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie Zeit für mich? Ja, gerne. Okay. Friedrich Mayer ist eine 66-Jährige und ist am 15. Februar 1967 geborene Patient. Er ist 1,74 Meter groß und 78 Kilogramm schwer. Herr Mayer hat sich heute bei uns seit mehr als 4 Wochen bestehende, progredierende Dyspnoe vorgestellt und er gab an, dass er innerhalb 4 Monaten 20 Kilogramm abgenommen habe und erwähnte, dass diese Beschwerden bei der Belastung, zum Beispiel Treppensteigen und beim Gehen, aufgetreten seien. Und Sie klagte über Dysgynie. Er, das ist ein Patient, ne? Er, nicht Er, sie. sie, okay, entschuldigen Sie, er fragen nach Angina pectoris und Orthopne und Engegefühl, Fieber wurden verneint. Sie klagte über seit mehreren Wochen Nachtschweiß und Fragen nach Schmerzen bei der Wade und Tachykardie, Palpitationen wurden verneint. Defekation und Miktion sind unauffällig. Und ergaben, dass er mehr als 4 Wochen Fatigue-Symptome hat, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Antrieblosigkeit und als sonst, ja, das ist alles für sie. An Vorerkrankungen leidet er seit 3 Jahren COPD, Lungengesäß. Bei dem Patienten wurde keine Operationen durchgeführt. Und als Dauermedikation, nein, er nehme keine Dauermedikation gegen diese COPD, aber bei Bedarf nehme er Salbutamol-Spray einmal bei Bedarf. Und bei dem Patienten bisher keine Allergien bekannt. Und er rauche 20 Zigaretten pro Tag seit 40 Jahren und das entspricht 20 Packungen im Jahr. Und Drogenkonsum auch sowohl Langsam, Drogenkonsum. langsam. Wie bitte? Wie lange raucht er schon? 40 Jahre. Und wie viel am Tag? 20 Zigaretten am Tag. Ja, und wie viel Packungsjahre macht das? Das bedeutet 40 Packungsjahr, nicht 20. Ich habe 40, nicht 20 gesagt. 20. Sie haben nichts. Und Okay. Alkoholkonsum und Drogenkonsum wurden von den Patienten verneint. Bei der Familienanamnese ergab sich Folgendes. Vater sei an subarachnoidal Blutung verstorben und Mutter ist ohne organische Probleme verstorben. Und Schwester und Bruder seien gesund. Als sozialanamnestisch, er sei Rentner, davor als LKW-Fahrer gearbeitet habe. Er sei verheiratet, habe 2 Kinder, sie seien gesund und er lebe mit ihrer Frau zusammen. Mit deiner Frau. Mit ja, seiner Frau zusammen. Als anamnestische Angaben deuten am ehesten auf eine Bronchialkarzinome hin. Als Differentialdiagnose kommen Herzinsuffizienz und Anämie auch kommen in Betracht. Ich würde sagen, ich habe keine andere differenzialdiagnostische Krankheit. Und um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich diese folgende Untersuchung durchführen. Erstmal körperliche Untersuchung, Auskultation das Herz und die Lunge, dann Palpation bei der Beine, um hier Ödeme gibt oder nicht. Und dann Blutabnahme, Blutbild, großes Blutbild, Blutzucker, Blutgasanalyse und dann Leber, ja auch Hypertriodie ist ein Verdacht. Und Blutgasanalyse habe ich gesagt. Ja, man muss jetzt nicht sämtliche Differentialdiagnosen aufzählen. Wichtig ist, dass man jetzt strukturiert vorgeht, ne? Gut. Okay. Sie haben schon das Wesentliche gesagt, ja. Er hat Gewichtsverlust, er hat Luftnot, er raucht. Also klingt das doch eher in Richtung Neoplasie, Ja, ne? ich Und habe. wichtig ist, dass Sie ihn jetzt einmal körperlich untersuchen, die Lunge einmal abhören, ob Sie da was Auffälliges hören oder nicht, und dann entscheiden, ob Sie jetzt akut notfallmäßig irgendwelche Untersuchungen machen müssen oder ob sie sogenannte Routineuntersuchungen jetzt einfach in die Wege leiten können. Ne? Okay. Gut. Mussten wir erstmal in diesem Fall einen Tumormarker arbeiten, zum Beispiel CA19, CA15, wenn wir Nein, nein, nein, nein. Also, nicht notwendig. das ist nicht erlaubt. Man darf nicht ohne bekannte Krebserkrankung Tumormarker abnehmen. Das ist nicht erlaubt. Ja? Wenn Sie eine Krebserkrankung festgestellt haben, können Sie nach dem Tumormarker schauen, ob der erhöht ist oder nicht. Aber Sie können keine Diagnostik mit Tumormarker machen. Das ist nicht erlaubt. Okay, vielen Dank. Ja? Und zwar, ja, jetzt sagt er hat Luftnot. So, jetzt haben sie den körperlich untersucht und hören den Mann ab. So. In der Lunge merken sie, so wie bei einer COPD der Fall ist, der hat Giemen, der hat sogenannte grobblasige RGs überall. Ja. Ja. Das ist aber gar nicht das Problem, sondern beim Abhören des Herzens fällt ihnen auf, die Töne sind sehr, sehr leise. Ja, Sie haben es. Wenn die Töne ist sehr, sehr, sehr leise, Sie meinen. Ja, die Herzgeräusche sind sehr, sehr leise. Okay, erstmal bestimmte ich diese Vitalparameterzeichen, zum Beispiel Sauerstoffsättigung und Herzrhythmus. Wenn die Herzrhythmus ist alles in Ordnung, zum Beispiel 80, 90 oder so, werde ich eine Echo durchführen. Ja, aber schreiben Sie doch erstmal ein EKG und dann EKG, gucken wir ja, doch ich mal, habe was diesen darauf kommt, ne? Gedanken. Ja, jetzt haben Sie bei dem Mann ein EKG geschrieben, Ja. ja, und Sie sehen, dass die EKG-Kurven sehr flach sind. Man spricht von der Niedervoltage. Oh, okay. Ja, man sieht, dass das ein Sinusrhythmus ist, ist auch regelmäßig und hat ungefähr eine Frequenz von ungefähr 90 bis 100 Okay. und die Kurven sind sehr flach, also Niedervoltage. Was meine ich? Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Alle Welle sind auffällig, ja? Keine Nee, Problem. P-Welle. wir haben kein Echo. Wir haben nur im EKG gesehen, dass die EKG-Kurven sehr, sehr flach sind. Die sind nicht so groß, hoch und runter, Okay, sondern die okay. sind sehr, sehr flach. Okay, könnte es sein, eine Herzrhythmusstörungen wie zum Beispiel Hoffmann oder Nee, nee, wenn der das kann man so nicht P-Welle sagen. ist nicht groß. Wenn jemand eine Niedervoltage im EKG hat, dann müssen die Alarmglocken läuten. Da hatte jemand schon die richtige Idee Ja, gehabt. Perikardial Tamponade. Perikarderguss Ja. Ergut. oder vielleicht auch sogar eine Perikardtamponade, ne? Ja. Und sie haben einen Puls, eine Herzfrequenz von fast 100. Und sie haben den Blutdruck gemessen und der Blutdruck ist gerade mal so bei 100 systolisch. Das passt dann dazu, ne? Okay. Ja. Und jetzt müssen Sie notfallmäßig tatsächlich doch eine Echokardiografie machen, Ja. ne? Ja. Und jetzt schicken Sie diesen Mann zur Echokardiografie oder der Kardiologe kommt, macht das vor Ort in der Aufnahme und sagt, der hat einen sehr großen Perikarderguss vor dem rechten Ventrikel, der mehr als 3 Zentimeter groß ist. Und damit ist es mehr oder weniger eine Perikardtamponade. Das Herz kann sich nicht füllen und die Auswurfleistung ist ziemlich niedrig. Das erklärt auch, dass der Patient nicht belastungsfähig ist. Ja, sein Herz schafft es gerade in Ruhe, die Pumpfunktion aufrechtzuerhalten. Aber wenn ein bisschen läuft, dann reicht es nicht aus, dann fällt die Sättigung ab. In Ruhe muss die Sättigung nicht unbedingt abfallen, aber bei Belastung kann er die Sättigung deutlich abnehmen. Er kann sogar synkopieren, ne? Ja. Wenn die Durchblutung, die zerebrale Durchblutung, die Sauerstofflieferung nicht ausreicht, kann der auch bewusstlos werden. So, jetzt sagt der Kardiologe, dass der Mann gehört ganz schnell auf die Intensivstation. Ja, er hat eine Perikardtamponade. Was macht man denn jetzt mit dem? Ich habe keine Erfahrung für diese Falle, aber ich denke, dass keine invasiven Eingriff durchführen werden, weil es ist ein bisschen, ich glaube, gefährlich um diese Herz eine invasiv. Können wir Diuretika vielleicht fangen? Es ist, ich habe keine Nee, Ahnung, ich ehrlich sagen. nee, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Sie Oh. müssen ganz schnell diesen Perikard punktieren. Okay. Ja, Sie müssen das entlasten, sonst bleibt das Herz irgendwann stehen. Dann stirbt der Mensch. Ja, Okay, und okay. zwar können Sie vom Epigastrium aus, subxiphoidal sagt man, können Sie mit einer Nadel einfach ins Perikard reinstechen und da einfach eine Drainage reinlegen. Ja, Okay, vielen Dank, das ist ja sehr. solche Notfälle müssen Ihnen geläufig sein, weil das gibt hin und wieder mal. Es gibt manchmal auch junge Leute, die kommen mit einer spontanen Perikarderguss, weil irgendetwas gerissen ist, keine Ahnung, manchmal so Sportlerherzen hier und da. Und dann kann es auch mal so einen spontanen Perikarderguss geben. Und der muss ganz dringend punktiert werden. Sie Invasive haben gesagt, Maßnahme ist in. die Methode der Wahl. Nicht invasiv können Sie bei dem Menschen nicht helfen. Ne? Okay. Und Sie legen da einen Schlauch rein und lassen das dann ablaufen. Und was man immer machen muss, ist was? Wenn man jemanden punktiert, egal ob jetzt Perikard oder Pleura oder eben Aszitispunktion, was muss man da immer machen? Überwachen, oder? Ja, überwachen sowieso, aber aus dem Punktat meinen Sie, meine ich. Wie muss man damit umgehen? Sterilisieren oder aus dem Punktat. Aus dem Punktat müssen Sie eine Analyse machen, ja? Da Oh. guckt man einmal, ja, das schicken Sie einmal in die Mikrobiologie, ob das ein entzündlicher Erguss ist. Sie schicken einmal in die Pathologie oder Zytologie, damit Sie gucken, ob das ein maligner Erguss ist. Ja? Und bei diesem Menschen haben Sie jetzt ungefähr 600 Milliliter Flüssigkeit entfernt. Ja, ist schon ordentlich. Und der Pathologe sagt, er sieht darin maligne Adenokarzinomzellen. Okay. Ja, damit haben Sie jetzt den Beweis, der Mann hat eine Neoplasie und Adenokarzinomzellen. Und jetzt erst dürfen Sie Tumormarker abnehmen. Okay, ja. Und jetzt müssen Sie die weitere Diagnostik in die Wege leiten. Und wenn wir auf den Perikarderguss nochmal zurückkommen, manchmal kann man auch ich sag mal, noch eine Maßnahme durchführen, damit dieser Perikarderguss nicht nachläuft. Wie lange würden Sie denn diese Drainage im Perikard drin lassen? Maximal, ich glaube, 6 Stunden oder Nee, also ich habe je keine nachdem. Man Inspirierung. guckt, ob da was nachläuft oder nicht. Ja, Sie haben ja den Beutel dran an der Drainage und dann messen Sie jeden Tag, wenn die Ergussmenge deutlich abgenommen hat und in 24 Stunden nicht mehr viel nachläuft, dann können Sie die Drainage wieder ziehen. Ja, das ist nicht schlimm. Aber bevor Sie die Drainage ziehen, was können Sie noch machen? Einen Echo wieder, Ja, Echo Echokardiogramm. müssen Sie hin und wieder sowieso machen, damit Sie sehen, hat sich das Herz erholt, ist die Pumpfunktion wieder da, gibt es andere Probleme, ja oder nein. Aber ich meine mit gegen diesen Perikarderguss, damit das nicht nachläuft. EKG habe ich, ein anderer Kollege hat gesagt. Eine sogenannte Perikardverklebung. Erklärung, ja. Ja? Eine Perikardiodese, sagt man dazu. Ja? Was macht man da? Oh, das Man ist. kann ganz bestimmte Medikamente über die Drainage in den Herzbeutel reinspritzen. Dann klemmt man die Drainage ab. Das Medikament kann nicht abfließen. Führt auf dem Perikard und auf dem Myokard eine Reizung. Löst eine Reizung aus und dann verkleben die miteinander und dann kann sich da keine Flüssigkeit mehr sammeln. Okay, das ist die Klemmung, ja, das ist ja, Prozess, Verklebung, ne? Erklemmung. Perikardverklebung. Oder medizinisch sagt man Perikardiodese. Ja? Gut. Also, bei dem Mann hat man dann nach 3 Tagen eine Perikardiodese jetzt gemacht. So. Und mittlerweile hat der Pathologe die Zellen noch weiter analysiert und sagt, das sieht aus wie ein Bronchialadenokarzinom. Ja. Und jetzt müssen Sie weitere Diagnostik machen. Was gehört mit dazu? Ja, erst einmal non-invasive Bildgebirgeneuntersuchung wie Thorax-Tomographie, CT-Tomographie Thorax, dann eine ich habe diese vergessen. Bronchoskopie meinen Bronchoskopie, Sie? ich würde sagen. Ja, Bronchoskopie Ja. durchführen. Und wenn es möglich, gibt es hier eine andere Tumorgewebe, werde ich von dem einen Probe entnehmen, um diese Pathologe zu senden. Und ja, wie meine Kollegin hat gesagt, anschließend werde ich eine Sintigraphie durchführen, um gibt es eine Ja. Metastase oder nicht, um zu be Reicht denn aber bei gesichertem Bronchialkarzinom oder Verdacht auf Bronchialkarzinom, reicht dann ein CT-Thorax aus oder müssen Sie noch mehr machen? ja, ich glaube, es ist reicht. Dann können wir diese AMAT für Nee. leichte Also Gewebe. Sie müssen auch ein CT vom Abdomen mitfahren, ne? Okay. Weil es geht darum, Sie wollen jetzt natürlich herausfinden, wo überall hin ist die Erkrankung metastasiert. Ja, wenn Sie von vornherein wissen, der Mann hat einen malignen Perikarderguss, dann können Sie davon auch schon ableiten, welches Stadium dieser Mensch hat. Das ist nämlich schon ein Stadium 4, wenn jemand einen malignen Perikarderguss hat. Also kurative Vorgehensweise wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber jetzt wollen Sie wissen, wo überall hat dieser Mensch Metastasen, ja oder nein? Den CT-Thorax machen Sie, damit Sie sehen, wo ist der Primarius? Ja. Ja, wo hat sich dieser Krebs gebildet? Dann machen Sie ein CT-Abdomen, um zu sehen, ob die Leber frei ist, ob die Nebennieren frei sind, ja oder nein. Dabei können Sie auch natürlich die Wirbelsäule mit abklären und Gehirn müssen Sie mit einem MRT abklären. Ja, drei Höhle von deinem Körper, drei Höhle, Ja, Thorax, nee, vor allem Abdomen. intrazerebral, ob es intrazerebrale Metastasen gibt, ne? Und ob der generelle Knochenstatus befallen ist oder nicht, machen Sie eine Skelettsintigraphie, was der Kollege korrekterweise auch empfohlen hat. Ja? Gut, jetzt haben Sie bei dem Mann MRT gemacht, er hat keine Hirnmetastasen. Und im CT-Thorax sieht man im rechten Oberlappen eine große Raumforderung. Oh, Ja? okay. Und der hat mediastinal vergrößerte Lymphknoten und man sieht, dass die linke Nebenniere vergrößert ist. Oh, okay. Ja, wenn diese Raumforderung und dieser Tumor hat scharf begrenzt und ohne Metastase in eine andere Körperregion, können wir als chirurgische Eingriff fangen, um diese Ja, Lobotomie. aber wie gesagt, das hängt vom Stadium ab. Sie müssen die Untersuchungen machen Ab und dann vier. bilden Sie daraus ein Stadium. Damit jemand operiert werden kann, dürfen keine Metastasen vorliegen. Beim Bronchialadenokarzinom gibt es so Sondersituationen. Wenn isolierte Metastasen vorliegen, die der Operation zugänglich sind, macht man das zwar manchmal, aber es ist eine Ausnahme. Generell sagt man, eine metastasierte Erkrankung wird nicht operiert, sondern das ist dann als palliativ einzustufen und dann muss man dementsprechend über eine Chemotherapie oder moderne Kombinationstherapien oder zielgerichtete Therapien nachdenken. Aber was Sie jetzt machen müssen, wie gesagt, erstmal ein Staging, wie wir sagen, ein CT-Thorax, ein CT-Abdomen, ein MRT vom Kopf, eine Skelettsintigraphie und eine Bronchoskopie. Bei der Bronchoskopie hatte ich Ihnen eben gesagt, der Tumor ist im rechten Oberlappen. Da wird man bronchoskopisch keine Probe nehmen können. Ja? Ja, ober. Aber er hat mediastinale Lymphknoten. Und darüber, von diesen mediastinalen Lymphknoten, kann man manchmal mit einer EBUS-Untersuchung, wissen Sie, was ein EBUS ist? Nein, nein, habe ich keine Nennt Ahnung. sich endobronchialer Ultraschall. Oh. EBUS. Ja? Und dann kann man eine TBNA machen, transbronchiale Lymphknotenbiopsie. Okay. Ja? Und manchmal erwischt man die, manchmal erwischt man die aber auch nicht. Und dann stellt sich in der heutigen Zeit die Frage, geben wir uns damit zufrieden oder machen wir noch mehr? Heutzutage sagt man vor allem bei nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen, wenn es ein Adenokarzinom ist, sollte man eine molekulargenetische Untersuchung machen. Da guckt man nach gewissen Mutationen und manche dieser Mutationen sind mit sogenannten zielgerichteten Therapien angehbar. Ja. Und dafür braucht man aber ausreichend Material. Und die Zytologie kann manchmal nicht ausreichen. Deswegen würde man gegebenenfalls aus dem Primarius im rechten Oberlappen nochmal eine CT-gesteuerte Probeentnahme vornehmen. Okay, vielen Dank. Das war Ja? vieles neu für mich. Ja, was haben Sie immer gemacht bisher? In welche Richtung? Ich habe 4 Jahre lang in einem Notfallaufnahme in der Türkei gearbeitet. Jetzt habe ich Okay. hier in Solingen einen von innerer Medizin einen Vertrag bekommen und warte auf meinem FSW-Prüfung. Okay, gut. Also das ist nicht In selten. Damit werden Sie sehr viel zu tun haben, ne? Die Krebsabteilung gehört zur Inneren und in der Notaufnahme werden dann immer wieder solche Fälle kommen und da müssen Sie sich auf solche Notfälle immer vorbereiten. Ja, Sie Ne? haben völlig recht. Also wie gesagt, es handelt sich hier jetzt um ein Bronchialkarzinom mit malignem Perikarderguss oder in Anführungsstrichen Perikardtamponade. Die Notfallversorgung des Perikardergusses steht im Vordergrund und das weitere Staging mit Therapieanleitung wäre dann erst im zweiten Schritt das Wichtigste. Ja? Gut. Haben Sie denn bis hierher noch Fragen? Nein, vielen, vielen Dank für alle Informationen. Das war sehr viel Soweit hilfreich für mich. verstanden, auch die anderen, oder gibt es da irgendwas Unklares? Haben Sie Fragen, Kollegen? Keine? Okay. Also, die Kernaussage von heute ist, den Ja. Patienten richtig zuhören. Wann hat der Luftnot? Natürlich müssen Sie immer in Richtung kardial denken. Okay, ja. Und natürlich müssen Sie auch in der Notaufnahme einen Infarktausschluss durchführen. Ja, EKG, Herzenzyme. Aber wenn Ihnen solch ein EKG vor Augen kommt, ja, wo Sie sagen, die Kurven sind sehr, sehr flach. Man Ja, spricht ja. dann von der Niedervoltage. Dann müssen Sie immer im Kopf haben, kann das ein Perikarderguss sein? Nikolaus ist okay. Ja? Und wenn der Patient symptomatisch ist, dann warten Sie nicht lange, sondern machen einen Notfallecho. Und wenn er dann eine Perikardtamponade hat, dann ist das was sehr, sehr Gefährliches. Der gehört sofort auf die Intensivstation. In der Nacht muss man die kardiologische Rufbereitschaft anrufen. Dann müssen die sogar reinkommen und notfallmäßig punktieren. Okay, vielen Dank, ja. Ja? Ja, vielen Dank für die Alles klar. Informationen. Ich bedanke bei Ihnen. Ja. Ich wünsche viel Glück, viel Erfolg. Vielen Dank, vielen Dank. Bis demnächst. Bis demnächst. Ja, Schönen alles Tag. Gute. Schönes Tschüss an Wochenende. alle. Tschüss.